ist Traum, es ist so schön, kannst du immer noch widerstehen. Komm mit mir in scharfe Paris, es wartet auf uns zwei dort ein Souper, ein Souper zu zweit, beim Champagnerwein, das Glück mit wo ich dir ganz heimlich dann gesteh, was du für mich bist, wie sonst Herz mir ist, wie lang ich schon vor nicht, sie rufen dich, die süßen Geiger, sie locken uns.